O atme nicht, etc. Moore, Melodien. Du Elende, du Drachen, du Teufel, sagte ich am Morgen nach der Hochzeit zu meiner Frau. Du Hexe, du Besserwisser, du Sündenfuhl, du glügesichtige Quintessenz aller Scheußlichkeiten, du. Auf den Zehenspitzen stehend, hielt ich sie an der Gurgel gepackt und schickte mich, meinem Mund dicht an ihrem Ohr, gerade an, ein neues und höchst unmissverständliches Schmähwort vom Stapel zu lassen, das, wenn ausgesprochen, nicht verfehlen konnte, sie von ihrer Nichtigkeit zu überzeugen, als ich zu meinem allergrößten Schrecken und Erstaunen entdeckte, dass mir der Atem ausgegangen war. Die Wendungen, mir ist der Atem ausgegangen, ich bin ganz außer Atem und so weiter, kehren oft genug in der alltäglichen Rede wieder, aber nie kam es mir in den Sinn, dass ein solcher Unglücksfall bei Überleben des Betroffenen allen Ernstes und tatsächlich eintreten könnte. Es war haarsträubend. Stellen Sie sich meine Bestürzung vor, ich befand mich wirklich in einer ganz absonderlichen Lage. Aber mein guter Geist lässt mich nie völlig im Stich. Noch in den unbändigsten Wutausbrüchen bewahre ich mir einen Sinn für Schicklichkeit. Obwohl ich zuerst nicht genau feststellen konnte, in welchem Grade der Vorfall mich geschädigt hatte, beschloss ich doch ohne Zögern, die Sache auf alle Fälle vor meiner Frau zu verheimlichen, bis die Erfahrung mich über das Ausmaß des beispiellosen Unglücks belehren würde. Die drohende Gefahr einer Entdeckung belebte alle Kräfte meiner Seele und mit einer Leichtigkeit, wie sie dem Verzweifelten eigen ist, führte ich einen Plan aus, den ich mit Blitzesschnelle ersonnen. In einem Augenblick änderte ich meinen Gesichtsausdruck, verlieh meiner eben noch aufgeblasenen und verzerrten Miene, ich war in fürchterlicher Wut, einen Ausdruck höchst launiger und koketter Liebenswürdigkeit, gab meiner Frau einen Kuss auf die eine Wange und einen Klaps auf die andere, ohne ein Wort zu sagen, bei allen Furien, ich konnte es nicht, schob mich bedächtig aus dem Zimmer, wo sie zurückblieb, ebenso verliebte meine unerschöpfliche gute Laune, oh gottverdammte Ahnungslosigkeit, wie hingerissen von meiner unnachahmlichen Drolligkeit und glänzenden schauspielerischen Begabung. Erblicken Sie mich als dann sicher eingeschlossen in meinem eigenen Boudoir. Ein furchtbares Beispiel für die bösen Folgen, die der Jähzorn zeitigt. Lebendig mit den Merkmalen der Toten. Tod mit den natürlichen Neigungen der Lebendigen. Eine Abnormität auf dem Erdenrund. Ganz ruhig, doch atemlos. Ja, atemlos. In vollem Ernst versichere ich, dass mir der Atem gänzlich ausgegangen war. Ich hätte damit, wäre mein Lebendigsein umstritten gewesen, nicht ein Federchen bewegen oder die glänzende Fläche eines Spiegels trüben können. Hartes Geschick. Doch gab es eine gewisse Linderung nach dem ersten überwältigenden Ausbruch meines Jammers. Ich fand durch Probieren heraus, dass mein Sprechvermögen, das ich wegen meiner Unfähigkeit, die Unterhaltung mit meiner Frau fortzusetzen, zunächst für völlig ruiniert gehalten hatte, in Wahrheit nur partiell gestört war. Und ich entdeckte, dass ich, hätte ich in dem bewussten kritischen Augenblick meine Stimme zu einem ungewöhnlich tiefen Kehllaut gesenkt, trotzdem, oh zum Teufel, mit der Übermittlung meiner Gefühle an sie hätte fortfahren können. Denn diese Stimmlage, die gutturale, hängt, wie ich meine, nicht von dem Strom des Atems ab, sondern von einer bestimmten krampfartigen Tätigkeit der Halsmuskeln, so bei der Familie der Frösche und so weiter, siehe Hippokrates in seiner Abhandlung. Auf eine Polsterbank sinkend, verharrte ich eine Zeit lang in tiefem Sinnen. Meine Überlegungen waren freilich nicht gerade tröstlicher Natur. Tausend vage und jammervolle Vorstellungen bemächtigten sich meines Geistes. Ich hatte von Peter Schlemihl gehört, aber ihm bis dahin keinen Glauben geschenkt. Ich hatte von Pakten mit dem Teufel gehört und hätte mir mit Freuden seinen Beistand gefallen lassen, wusste aber nicht, wie zu Werke gehen, da ich mich nur wenig mit Diablerie beschäftigt hatte. Dann huschte mir das Gespenst Selbstmord durch den Sinn. Aber es ist ein Grundzug der zwiespältigen Menschennatur, das Augenfällige und Nächstliegende um des weit entfernten und unbestimmten Willen zu verschmähen. Und mit einem Fuß schon im Grabe schauderte ich vor dem Selbstmord als dem ungeheuerlichsten aller Frevel zurück. Hierauf stoben durch eine einzige zerbrochene Fensterscheibe alle vier Winde auf einmal ins Zimmer. Und wie die Blasebälge Mulzibers brauste laut das gewaltige Steinkohlenfeuer. Und munter schnurrte die getigerte Katze auf der Matte und heftig keuchte der dicke Wasserhund unter dem Tisch, Sie alle taten sich viel zugute auf die fürchterliche Kraft ihrer Lungen und spotteten offensichtlich der Untauglichkeit meiner eigenen Atmungsorgane. Von einem Sturm vager Hoffnungen und Ängste überwältigt, hörte ich schließlich meine Frau die Treppe hinuntergehen. Ihre Abwesenheit nunmehr gewiss, kehrte ich klopfenden Herzens zum Schauplatz meines Unglücks zurück. Nachdem ich die Tür von innen sorgsam verschlossen, begab ich mich energisch auf die Suche. Höchstwahrscheinlich, dachte ich, kam das verlorene Ziel meiner Wünsche, in einem Schrank oder Schubfach verborgen oder in einem finsteren Winkel lauernd, wieder zum Vorschein. Es konnte von dampfartiger Beschaffenheit sein, es konnte aber auch eine greifbare Form haben. Meine Anstrengungen erwiesen sich indessen als fruchtlos. Schubfach um Schubfach, Schrank um Schrank, Winkel um Winkel wurden erfolglos durchforscht. Mehrere falsche Zähne, ein Glasauge, zwei Paar Hüften und ein Bündel Billets-Doux von einem Nachbarn an meine Frau waren der verächtliche Lohn meiner Mühe und Beharrlichkeit. Einmal glaubte ich wirklich, meiner Beute sicher zu sein, als ich beim Durchstöbern eines Toilettenkästchens versehentlich eine Flasche zerbrach, gefüllt, ich hatte einen außerordentlich wohlriechenden Atem, mit Hewitts seraphischem und stark duftendem Doppelextrakt des Himmels oder Öl der Erzengel, welches als ansprechendes Parfüm zu empfehlen ich mir hier die Freiheit nehme. Schweren Herzens begab ich mich wieder in mein Boudoir, um dort über Mittel und Wege nachzugrübeln, mich dem Scharfsinn meiner Frau zu entziehen, bis ich die nötigen Vorbereitungen getroffen hätte, außer Landes zu gehen. Denn eben dazu hatte ich mich bereits entschlossen. In einem fremden Himmelsstrich, ein Unbekannter, könnte ich vielleicht mit mehr Aussicht auf Erfolg meinen unseligen Verlust zu verhehlen suchen. Einen Verlust, der mehr noch als Bettelarmut dazu angetan ist, die Zuneigung der Menge zu verscheuchen und die wohlverdiente Entrüstung der Tugendhaften und Glücklichen auf den armen Tropf herabzuziehen. Um meine Erfindungskraft anzuregen, nahm ich ein Preisgedicht auf zur Hand und nach halbstündigem Lesen schwirrte mir der Kopf. Verzweifelt aufspringend, verfiel ich auf einen Ausweg und machte mich unverzüglich daran, mein Vorhaben auszuführen. Behend von Natur prägte ich meinem Gedächtnis die vollständigen Tragödien Metamora und Miantinomo ein. Mit feinem Gespür erinnerte ich mich, dass beim Vortrag dieser Dramen diejenigen Tonhöhen, derer ich mich beraubt sah, völlig überflüssig waren und dass gleichbleibend und durchweg der tiefste Kehllaut die Rede zu beherrschen hatte. Nachdem ich also vor der Kulisse eines ausgedehnten und vielbesuchten Sumpflandes geprobt hatte, befand ich mich nach wenigen Stunden für ebenso tauglich, die Ureinwohner zu narren wie ihr originaler Repräsentant selbst. Derart gerüstet in jeder Hinsicht beschloss ich, meine Frau glauben zu machen, dass mich eine plötzliche Leidenschaft für die Bühne ergriffen habe. Das gelang mir überraschend gut. Und bei jeder Frage, jedem Vorschlag erlaubte ich mir, ihr mit tiefster Grabesstimme eine Passage aus den Tragödien zu präsentieren, wobei ich die Arme verschränkte, die Knie beugte, mit den Füßen schlurfte, die Augen verdrehte und die Zähne bleckte. All dies mit dem ganzen Feuer des perfektesten und populärsten Schauspielers. Natürlich erwogen sie mich, in eine Zwangsjacke zu stecken. Aber niemals, du lieber Gott, schöpften sie Verdacht, ich könnte meinen Atem verloren haben. Nachdem ich denn schließlich meine Angelegenheiten geordnet und meinen letzten Willen ein Kondizil beigefügt hatte, indem ich, nach vielen mildtätigen Legaten, meiner Frau die schöne Quartausgabe von Calbrinachus in Dianam vermachte, bestieg ich in einer frostigen Nacht die Postkutsche nach und ließ meine Bekanntschaft in dem Glauben, dass hochwichtige Geschäfte in Europa meine unverzügliche persönliche Anwesenheit unumgänglich machten. Die Kutsche war zum Bersten voll, aber in der Dunkelheit der Nacht waren die Gesichtszüge meiner Reisegefährten nicht zu erkennen. Ohne nennenswerten Widerstand zu leisten, ließ ich mich zwischen zwei schwer bestimmbare Zweifüßer quetschen, während ein Dritter mit einer Entschuldigung für die Freiheit, die er sich da herausnahm, sich in voller Länge auf meine Knochen warf und, da er auf der Stelle einschlief, alle meine kehligen Stoßgebete um Erleichterung in einem Schnarchen ertränkte, das selbst dein Gebrüll, du bronzener Stier des Phalaris, in den Schatten gestellt hätte. Zum Glück machte die Beschaffenheit meines Atmungsvermögens den Tod durch Ersticken, zu einem Ding der Unmöglichkeit. Endlich brach der Tag an, und mein Plagegeist erhob sich, glättete seinen Hemdkragen und dankte mir sehr freundlich für meine Gefälligkeit. Als er merkte, dass ich bewegungslos blieb und ihm keine Antwort gab, alle meine Glieder waren verrenkt und mein Kopf krampfte sich zur Seite, wurde er argwöhnisch. Und die anderen Fahrgäste aus dem Schlaf reißend, gab er sehr entschieden seine Meinung kund, dass ihnen während der Nacht statt eines lebendigen und zurechnungsfähigen Mitreisenden ein Leichnam angedreht worden sei. Hiermit versetzte er mir einen Schlag aufs rechte Auge, um die Wahrheit seiner Behauptungen zu erhärten. Einer nach dem anderen, es waren insgesamt 15, zogen sie mich nun am Ohr. Und als ein junger Arzt einen Taschenspiegel an meinem Mund hielt und mich ohne Atem fand, erklärte man die Vermutung meines Peinigers für begründet. Die Kutsche wurde angehalten, und die ganze Versammlung versicherte, sie sei entschlossen, für jetzt mit derartigen Kadavern nicht weiterzufahren und in Zukunft keinerlei solchen Schwindel widerstandslos zu dulden. Da wir gerade durch das Dorf fuhren, wurde ich denn vor dem Wirtshaus zu den drei Krähen aus der Kutsche geworfen, ohne weiterem Missgeschick zu begegnen, abgesehen davon, dass mir das linke Hinterrad des Fahrzeugs beide Oberschenkel brach. Auch muss ich dem Kutscher Gerechtigkeit widerfahren lassen und anerkennen, dass er nicht versäumte, mir meinen größten Koffer nachzuwerfen, der auf meinem Kopf landete und meinen Schädel auf ebenso interessante wie ungewöhnliche Weise demolierte. Der Wirt der drei Krähen, der ein gastlicher Mann ist und bald herausgefunden hatte, dass mein Koffer genug enthielt, um ihn für jegliche geringfügige Ausgabe zu entschädigen, schickte sogleich nach einem Leichenbestatter und traf alle Anstalten für ein ordentliches Begräbnis. Ich wurde sehr schicklich in einer Dachkammer aufgebahrt und genoss jede meinem Leichenstande angemessene Bequemlichkeit. Die Wirtin stattete mich mit einem Paar ihrer eigenen Strümpfe aus, und nachdem ihr Mann mir die Hände zusammengelegt und die Kinnbacken mit einem Taschentuch hochgebunden hatte, verriegelte er beim Weggehen von außen die Tür und überließ mich in meiner Einsamkeit der Stille und Meditation. Ich hatte mich inzwischen von der betäubenden Wirkung meines Unfalls einigermaßen erholt und bemerkte zu meiner grenzenlosen Freude, dass ich jetzt hätte sprechen können, wären meine Kiefer nicht durch das Taschentuch gefesselt gewesen. Mich mit dieser Erkenntnis tröstend, repetierte ich im Geist ein paar Verse aus, wie es meine Gewohnheit ist, ehe ich mich dem Schlaf überlasse, als plötzlich zwei Katzen von gefräßigem und streitsüchtigem Wesen durch ein Loch in der Wand eindrangen, mit einem Tonschwall à la Catalani gleichzeitig emporsprangen und einander gegenüber auf meinem Gesicht landeten, wo sich ein unschicklicher und anstößiger Meinungsstreit um die schäbige Rücksichtnahme auf meine Nase entspann. Doch wie der Verlust seiner Ohren dem persischen Migegusch dazu verhelfen sollte, das Reich des Kyros zu gewinnen, so wurde der Verlust von ein paar Unzen meines Gesichts zur Rettung meines Leibes. Aufgejagt vom Schmerz und brennend vor Entrüstung sprengte ich mit einem einzigen Kraftakt Fesseln und Binde, stellte mich majestätisch auf die Füße, öffnete das Gitter und stürzte mich zum größten Schrecken und Ärger der Kriegführenden triumphierend aus dem Fenster. Der Posträuber W., dem ich ungemein ähnlich sehe, fuhr in diesem Augenblick durch das Dorf auf dem Wege zur Hinrichtung in. Seine große Schwäche und anhaltende Kränklichkeit hatten ihm das Vorrecht verschafft, keine Handschellen tragen zu müssen. Und in seinem Arme-Sünderhemd lag er lang ausgestreckt auf dem Boden des Henkerkarrens, der sich im Augenblick meines Sturzes zufällig unter den Fenstern der drei Krähen befand, ohne eine andere Bewachung als den Kutscher, der eingeschlafen war, und zwei Rekruten des Infanterieregiments, die betrunken waren. Wie das Unglück es wollte, landete ich innerhalb des Karrens auf meinen Füßen. W., der ein gewitzter Bursche ist, erkannte die günstige Gelegenheit, sprang unverzüglich auf, schlüpfte an der Rückseite des Fahrzeugs hinaus und war, in ein Gässchen einbiegend, im Nu von der Bildfläche verschwunden. Die Rekruten, durch das hastige Treiben aufgescheucht und den Vorgang nicht recht begreifend, sahen nichtsdestoweniger eine Person, das genaue Ebenbild des Verbrechers, aufrecht vor Augen und waren der Meinung, dass der Halunke, also W., sich aus dem Staube machen wolle. Nachdem sie einander diese Ansicht mitgeteilt hatten, nahmen sie jeder einen Schluck und schlugen mich dann mit ihren Flintenkolben nieder. Es dauerte nicht lange, bis der Karren am Richtplatz ankam. Natürlich war es sinnlos für mich, ein Wort zu meiner Verteidigung zu sagen. Gehängt musste ich werden, daran war nicht zu zweifeln. Und mit einer Mischung aus Verwunderung und Gelassenheit ergab ich mich in mein Schicksal. Der Henker legte mir die Schlinge um den Hals, und weil ich durch die betäubenden Nachwehen meiner Verletzungen außerstande war, mir aus so großer Entfernung vom Erdboden Gehör zu verschaffen, verlautete andern Tags in den Zeitungen, dass ich in meiner Verstocktheit als der ruchlose und blutrünstige Halsabschneider, der ich gewesen, gestorben sei, störrisch jedes Geständnis verweigernd, ein Abschaum der Menschheit, eine furchtbare Warnung für alle kleinen Kinder und, so die Zeitung, ein Duodez-Kompendium aller scheußlichen Gräueltaten. Die Redakteure irrten sich, zumindest im allerwichtigsten Punkt. Ich bin nicht gestorben. Beim Herunterklappen des Fallbretts empfand ich, wie sich denken lässt, keine andere Unannehmlichkeit als den plötzlichen Schreck. Freilich war mein Hals vom Strick aufgescheuert und ich spürte einen heftigen Blutandrang im Gehirn, aber ich lief durchaus nicht Gefahr zu ersticken. Gleichwohl besaß ich genügend Geistesgegenwart, die ungewöhnlichsten Erstickungskrämpfe vorzutäuschen, und hierbei leistete mir mein Talent zum Grimassenschneiden die besten Dienste. Mehrere Herren fielen in Ohnmacht, und drei Damen wurden mit hysterischen Anfällen nach Hause gebracht. Auch nutzte der gefeierte Pink Sid die Gelegenheit, um nach einer Skizze, die er an Ort und Stelle angefertigt, sein bewundernswertes Bild vom geschundenen Marsias nachzubessern. Aber auch der tapferste Geist, die zäheste Konstitution muss schließlich einem hartnäckigen Ansturm des Unglücks unterliegen. So wie die stolzesten Städte durch die Beharrlichkeit eines Feindes gedemütigt worden sind. Salmanassar, wie in der Heiligen Schrift zu lesen, lag 3 Jahre lang vor Samaria und es fiel. Sardanapal, siehe Diodorus, behauptete sich 7 Jahre lang in Ninive, vergebens. Troja fiel am Ende des 2. Lustrums. Und Psametich, wie Aristeas bei seiner Ehre als Edelmann versichert, fand Einlass in Asdod, nachdem es über ein Fünftel eines Jahrhunderts tapfer einer Belagerung standgehalten hatte. Nach einer halbstündigen Vorstellung, so lange wie ich es für notwendig hielt, hörten meine Bewegungen auf und kurz darauf wurde ich abgeschnitten und einem praktizierenden Arzt übergeben mit einer Rechnung und Quittung über $25. Der brachte mich sogleich in seine Wohnung und machte sich unverzüglich an die Arbeit. Nachdem er mich beider Ohren beraubt hatte, entdeckte er Anzeichen von Leben. Er läutete deshalb und befahl dem Diener, einen benachbarten Apotheker zu holen, mit dem er sich über dieses ernste Problem beraten könnte. Doch für den Fall, dass ich mich als lebendig erweisen sollte, schnitt er mir zunächst einmal den Bauch auf und entnahm, menschenfreundlich wie er von Natur aus war, verschiedene meiner inneren Organe zu privaten Forschungszwecken. Der Apotheker bestärkte ihn in seinem Verdacht hinsichtlich meines Lebendigseins, und ich bemühte mich, diesen Verdacht zu festigen, indem ich mit aller Kraft um mich trat und stieß und die wildesten Verrenkungen vollführte, da ja die Henkerskappe, die noch immer mein Gesicht bedeckte, jeden Versuch, mich zu erklären, unmöglich machte. All dies wurde indessen der Wirkung der neuen galvanischen Batterie zugeschrieben, die der Apotheker, als er von meinem Zustand hörte, mitgebracht und vom Augenblick seines Eintretens bis zu dem meines Todes, der wenige Minuten später erfolgte, unablässig mit der beharrlichsten Dienstfertigkeit betätigt hatte.